hast du leid gemacht mit dem großen Wäschesack am deutschen Rhein. Hast du dir auch deine Hose richtig voll gemacht, brauchst du gar nicht traurig sein. Bald zeigen wir dich glücklich ein, von oben und von unten her. Wenn der deutsche Waschtag wird gewesen sein, mit der Blauze eine Wäsche mehr. Denn wenn der große Maßstab wird gewählt,